Herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge Ein ordentlicher Tag, hoffentlich in Annettes Leben, in meinem Leben. Wir haben jetzt Montagmorgen und ich werde den ganzen Tag ein bisschen mit dokumentieren, wie und wann ich aufräume. Momentan haben wir 6.52 Uhr. Ich bin seit 6 Uhr wach. Ich habe mir dann erstmal einen schönen Tee gemacht, mich an den Computer gesetzt und die Episode Innerer Frieden online gestellt. Die habe ich gestern am Sonntag schon aufgenommen und also auch morgens von 6 bis 7 Uhr und darum konnte ich es jetzt heute Morgen schon online stellen. 7.20 Uhr, die Kinder sind wach und ich mache jetzt Frühstück für die Kids und nebenbei räume ich ein bisschen die Küche bzw. die Spülmaschine aus. Der Rest von der Küche ist noch ordentlich von gestern Abend. Es gibt zum Frühstück Hirsebrei mit so Obstmus. Ich habe heute schon gefrühstückt am Computer vorhin und zwar sehr viel Eiscreme. 8.15 Uhr, wir haben jetzt gerade noch an Joes Babybuch rumgebastelt, Bilder ausgeschnitten, eingeklebt, ein bisschen was geschrieben. Und jetzt haben wir nur noch eine halbe Stunde zum Anziehen und Co., bis es in den Kindergarten geht. Also jetzt wird schnell das Kinderzimmer, die Bastelsachen aufgeräumt, angezogen, Zähne geputzt und dann geht's los. Meine Tochter hat heute Morgen eine ganz kleine Kiste zum Thema Kleinzeugs, steht natürlich auch drauf, rausgeholt zum Spielen. Und bevor es jetzt in den Kindergarten geht, räumen wir die natürlich, die Sachen wieder in die Kiste rein. Es ging ganz rucki-zucki. 8.30 Uhr, nun haben wir die Zähne geputzt und wie immer nach dem Zähneputzen habe ich einmal das Waschbecken abgeputzt und einmal die Badewanne. Der Badenmüll war auch voll, habe ich gesehen und dann habe ich natürlich gleich den geleert. 8.40 Uhr, alle sitzen im Fahrradanhänger, ich schwinge mich aufs Fahrrad und wir fahren jetzt überpünktlich zum Kindergarten, sehr schön. So, jetzt komme ich gerade nach Hause und wie immer, wenn ich nach Hause komme, 5 Minuten für die Ordnung. Hierfür stelle ich meinen Timer, meine Eieruhr, die immer im Flur steht und räume 5 Minuten meine Heimkommensachen auf und was ich sonst noch so finde. So, 5 Minuten sind vorbei bei Heimkommen, Aufräumen. 5 Minuten mache ich immer erst primär den Flur. Also der Flur muss top aussehen. Haken an der Garderobe frei, Boden frei, Sideboard frei. Und wenn das alles aufgeräumt ist, dann gehe ich auch in die anderen Räume und schaue, was da noch zu tun ist für die 5 Minuten. Jetzt kommt gleich meine Freundin Janine. Die kennt zwar meine Vergangenheit mit meiner Unordnung, weil wir die Kindheit, Jugend, junge Erwachsene, weil wir schon eine sehr, sehr lange Freundschaft pflegen. Aber trotzdem möchte ich SOS, ich bekomme Besuch machen. Das mache ich immer, bevor ich Besuch bekomme. Da geht es jetzt darum, dass ich erstmal alles durchlüfte, dass frische Luft drin ist. Dann schaue ich den Flur vor der Eingangstür an, dann den Flur drin. Das sieht dann beides natürlich schon top aus. Dann schaue ich, ob die Küche gut aussieht, das Ess- und Wohnzimmer, Toilette und Bad. Da putze ich meistens schnell die Toilette nochmal. Und dann sauge ich und mache einen Kontrollgang. Und das alles mache ich jetzt, bevor sie kommt. Ach so, die Kinder. Die Tochter ist ja jetzt im Kindergarten und der Sohn, der macht jetzt seinen Vormittagsschlaf. Darum habe ich jetzt auch so schön Zeit dafür. So, 12 Uhr. Ich hole jetzt meine Tochter aus dem Kindergarten. Meine Freundin macht so lange Pizza. Und ich habe noch den Müll mit rausgenommen, der jetzt gleich in die Mülltonne wandert. Und als ich vorhin noch Kaffee gekocht habe für meine Freundin und mich, da habe ich währendher noch die Spülmaschine aus und wieder eingeräumt. Also Küche sieht top aus. Schau mal, wie es nach dem Pizzaessen aussieht. 13 Uhr, wir sind wieder daheim angekommen. Jetzt gibt es wieder 5 Minuten vor der Ordnung. Und die Küche sieht auch phänomenal aus, weil meine Freundin Janine da ganz, ganz, ganz ordentlich ist. Und immer alles sofort wieder aufräumt und sauber macht. 13.10 Uhr, jetzt kehrt sie sogar noch die Küchenschränke aus. So, die Pizza ist im Ofen und weil wir heute draußen in der Lodge essen, weil so ein schönes Sommer-Nachsommerwetter ist, Darum mache ich jetzt gerade noch die Lodge schön. Also quasi aufräumen nach Bedarf. Und weil der Bedarf gerade in der Lodge da ist, mache ich da jetzt alles nochmal schön. 15 Uhr. Wir haben lecker Pizza gegessen, saßen dann noch schön in der Lodge draußen. Und jetzt räume ich die Küche auf. Es gibt gar nicht mehr viel zu tun. Nur die Teller, die Pizzareste, so ein bisschen Pizzaschneider, während meine Freundin mit den Kindern draußen spielt. Fast 16 Uhr, jetzt ist eine Nachbarin mit ihren zwei Töchtern zum Kennenlernen gekommen, ob da Sympathien zwischen den Töchtern sind. Und ich mache mal wieder Kaffee natürlich. Und weil unsere Kaffeemaschine so extrem lang braucht, habe ich wieder Zeit, ein bisschen aufzuräumen. Die Küche sieht dementsprechend gut aus, der Flur ewigen 5 Minuten heimkommen. Ja, ansonsten, das Kinderzimmer wurde heute gar nicht bespielt. Das sieht noch von gestern Abend super aus. 17.30 Uhr, Besuch ist gerade gegangen. Die Kinder haben ziemlich wild im Kinderzimmer gespielt. Aber da wir zum Glück ordentlichen Besuch da hatten, haben wir dann am Ende noch mit den Kindern das ganze Kinderzimmer aufgeräumt. Da ist also wieder Ordnung. Zum Abendessen gibt es Kartoffeln mit Gemüse und das bereite ich jetzt vor. So, das Essen ist in den Töpfen und bald fertig. Ich richte mal jetzt noch das Schlafzimmer für die Nacht her. Das heißt, ich mache das Bett schön. Ich richte ein Trinken für meinen Sohn in der Nacht hin und ja, bereite einfach alles vor. 7:30 am Abend, während die Kinder sich Bett fertig machen, räume ich jetzt die Küche auf. Die Küche war doch tatsächlich in 5 Minuten schon blitzeblank und aufgeräumt. Jetzt gehe ich auf den Dachboden hoch, da muss ich nämlich noch Ordnung schaffen, weil heute ein guter Übernachtungsgast kommt und unser Gästezimmer ist ganz oben im Dachboden. Und da liegen jetzt gerade noch ziemlich viele Klamotten von den Kindern rum, weil ich die letzten Tage viel ausgemistet habe und einfach oben reingeschmissen und Klamotten bekommen habe. Und die müssen jetzt alle in die Kisten sortiert werden. Also ab auf den Dachboden. 20 Uhr auf dem Dachboden. Knappe halbe Stunde. Hat aber wirklich viel Spaß gemacht. Alles sortiert und gleich noch ein bisschen ausgemistet zum Verkauf. Ah, und jetzt ist hier oben alles ordentlich und sauber und das Bett ist gerichtet. Und ich bin glücklich geschafft. Nächster Morgen, 5.45 Uhr. Gestern Abend haben wir nur noch die Kinderbett fertig gemacht und sind schlafen gegangen. Da war dann eigentlich auch soweit alles ordentlich. Und ich habe hier noch den Thermomix von meinem Kochen gestern, da habe ich hier Kartoffeln drin gemacht. Den habe ich nicht aufgewaschen. Und das mache ich jetzt am Morgen noch. Da lasse ich mir meistens was zum Ab- oder Aufwaschen übrig. Weil, keine Ahnung, ich habe mal gehört, dass das Wasser, das soll man morgens ein bisschen laufen lassen, damit es frisch ist. Und darum lasse ich mir meistens was übrig zum Abwaschen. Das mache ich dann morgens mit dem ersten Wasser, dass es dann so ein bisschen abgelaufen ist. Also schon da geht dann die Ordnung bei mir los. Genau, dann habe ich jetzt 24 Stunden dokumentiert. Und ja, sag mal guten Morgen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Fragen und Anregungen kannst du mir gerne schreiben.